Kapitel 41 von Gedichte. Neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Entscheidung. Schaut hin, schon peitscht mit nassen Flügeln der Sturm das aufgeregte Meer. Schon wälzt auf grauen Wasserhügeln begierig sich der Tod einher. Was wir schon lange drohen sahen, nun ist es da. Nun lasst das Jammern, nun an den allerletzten Span, mit trotzgen Händen lasst uns klammern. Den Feigling müssen wir bedauern, der einzig nur sein Leben schätzt, der es nicht froh mit Wonneschauern an eine große Sache setzt, der lieber still am Ufer liegt und mit den Schmetterlingen gaukelt, als dass er mit dem Sturme fliegt und sich dem Tod entgegenschaukelt. Doch wo die Wellen tosend schlagen, hoch über dem empörten Grund, da fühlt in göttergleichem Wagen ein männlich Herz sich erst gesund. Drum fröhlich in den Kampf hinein. Wer siegen will, muss sterben können. Ja, soll das Leben recht gedeihen, muss man dem Tode auch was gönnen. Ende von Kapitel 41.